also aus den Wellen dieses stürmischen deutschen Ozeans ein anderer Luther aufstiege, einer, der den Forderungen des niederen Volkes eine Stimme verliehe. Man müsste ihn für wertvoller als Gold erachten, weil er die mächtigste Waffe im Kampf gegen Friedrich von Sachsen und Martin Luther wäre. Luther hat uns den Weg gewiesen. Wenn die Obrigkeit der Menschen sich dem Zeugnis widersetzt, hat der wahre Christ die Pflicht, dagegen anzugehen. Er heißt Münzer. Thomas Münzer. Luther, der deutsche Herkules. Ein Bluthund an der Leine des Kurfürsten. Finde ihn, Junge. Finde Münzer. Magister, hier ist einer aus Wittenberg gekommen, um mit dir zu reden. Eltersdorf, Herbst 1525. Eisige Finger von der Kälte, die jeden Tag schlimmer wird. Wieder ein vergilbtes und zerknittertes Papier. Eine elegante Handschrift, die sich ohne Anstrengung liest, trotz des matten Lichts der Kerze. Die Schrift eines Verräters, der unser Schicksal besiegelt hat. An Herrn Thomas Münzer aus Quedlinburg, den vortrefflichen Doktor, Pfarrer der Stadt Altstädt. Ich zweifle nicht daran, dass ihr den Grund versteht, der mich drängt, die Feder in die Hand zu nehmen. Der ruchlose Mensch, der Abtrünnige, er sitzt im Tempel Gottes und verbreitet von dort die falsche Lehre. So hat sich Giulio, einer dieser Medici aus Florenz, als Clemens auf den heiligen Stuhl gesetzt. Er wird nicht säumen, die Marter Christi in seinem Namen fortzusetzen, in gleicher Weise und stärker noch als sein Vorgänger. Und gerade dies ist der große Kummer, Magister Thomas. Wer wird die Bürde des Schwerts auf sich nehmen, um die Gottlosen zu durchbohren? Bruder Martin hat sein wahres Gesicht als Soldat der Fürsten gezeigt, eine schändliche, lange verheimlichte Aufgabe übernommen. Das Ziel ist offenkundig. Nicht der Glaube erfüllt die Herzen der deutschen Fürsten und leitet ihr Handeln, sondern die Habsucht. Sie maßen es sich an, sich wieder Allmächtige rühmen und verehren zu lassen, um so die Untertanen in jämmerliche Götzendiener zu verwandeln. Nur die Worte, die ich von euch selbst hören durfte, haben diesem Herzen erneut Hoffnung eingeflößt, zusammen mit den Nachrichten, die aus Altstädt hierher gelangen. Nun wünsche ich euch, dass ihr standhaft bleibt und nie den Mut verliert. Was mich angeht, auf diesem Vorposten, werde ich mich in Zukunft darum bemühen, euch jede Neuigkeit zukommen zu lassen, die sich zum höheren Ruhme Gottes wenden kann. In der Gewissheit, dass der Schutz des Herrn euch immer begleitet. Kohelet. Am 5. November des Jahres 1523. Kuh. Hörspiel in 8 Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Teil 2. Omnia sunt communia. Mit offenen Augen liege ich im Dunkeln und zünde die Malerbacher Kapelle noch einmal an. Zuerst verwüsten wir sie, dann 2 Reisigbündel, ein bisschen Pech und schon ist ihre kleine Kapelle von den Flammen verzehrt. Das Gesicht von Zeiss, diesem Schwein, taucht aus der Dunkelheit auf. Zeiss, der Amtmann und Steuereintreiber des Kurfürsten. Ich stelle mir die Szene vor. Du, wie du dich schwindest, zu erklären suchst, wie du die Kontrolle über die Stadt verloren hast und Friedrich der Weise, der dich tadelt. Euer Gnaden, dank eurer berühmten Weitsicht werdet ihr den Grund des Besuchs eures Dieners bereits ahnen. Ich ahne ihn, Zeiss. Ich ahne ihn. Ich hörte, dass eine kleine Landkapelle abgebrannt sei. Wenn ich mich recht erinnere, schrieb ich euch, die Sache nicht zu überstürzen. Irgendeinen Verantwortlichen aufzutreiben, ihn einen Tag im Gefängnis zu halten und eine symbolische Summe als Entschädigung zu zahlen. Doch alle in der Stadt wussten, dass die Brandstifter Anhänger des Predigers waren. Ihr müsst euch eines vor Augen halten, Euer Gnaden. Sie haben sich zusammengeschlossen, einen sogenannten Bund der Auserwählten gegründet und sie sind bewaffnet. Die Verantwortung für all dies ist also jenem Münzer zuzuschreiben. Gewiss. Und seiner Frau, dieser Ottilie von Gersen. Vor allem diese Hexe hat das ganze Volk gegen mich aufgehetzt. Jetzt mischen sich auch noch die Frauen ein. Sie scheint mir eine wilde Furie, die ihrem Manne nichts nachsteht. Und sie wird von den anderen Frauen und Männern ungemein bewundert. Fasst euch kurz, Zeiss. Wie ist die Angelegenheit ausgegangen? Ich musste Verstärkung von außen holen. Und die Frau des Predigers hat begonnen herumzuschreien, dass Fremde Altstädt besetzen wollten, dass ich mich verkauft hätte. Sie trachteten mir nach dem Leben. Man kann ihnen nicht Unrecht geben. Ihr habt euch ausgesprochen töricht verhalten. Aber Euer Gnaden... Still! Ich glaube, diese Sache drückt euch an allen Ecken und Enden. Doch wie dem auch sei, seit einiger Zeit kommen ähnliche Dinge an vielen Orten vor. Die Bauern sind in ganz Deutschland in Aufruhr. Und es ist nicht angebracht, Hitzköpfe auf freiem Fuß zu lassen. Seht auf jeden Fall eine Zusammenkunft mit diesem Thomas Münzer vor. Sagt ihm ruhig, dass wir es erbeten haben, ausdrücklich. Und dass er eine Predigt vorbereiten soll, für Weimar, in der er seine Gedanken darlegt. Im Grunde ist er noch in der Probezeit, muss unsere Billigung erhalten, um Pfarrer eurer Kirche zu werden. Und wird sie nicht bekommen. Ihr habt stets die Lösung, die für alle Beteiligten am besten ist, Euer Gnaden. Gewiss. Doch allzu oft erweisen sich die Untertanen, die sie durchführen sollen, als ausgesprochene Dummköpfe. Das Dunkel verschluckt ihre Gestalten und lässt die von Magister Thomas im Morgengrauen jenes wundervollen Sommertages auftauchen. Schlag die Bibel auf, mein Freund. Nein, Magister, ihr müsst wenigstens ein bisschen schlafen. Sonst werdet ihr nicht einmal mehr die Kraft zum Sprechen haben. Legt die Feder beiseite und streckt euch auf den Lager aus. Ich habe noch Zeit. Lies mir die Stellen vor. 5, 11 und 13. 'Vielmehr schrieb ich euch, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich lässt einen Bruder nennen und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit dem sollt ihr auch nicht essen. Tut ihr selbst von euch hinaus, wer da böse ist. Was glaubst du, will der Apostel damit sagen? Dass wir gut daran getan haben, den Tempel der Götzendiener anzuzünden, dass die Franziskaner von Neudorf sich Brüder nennen, doch im Geiz leben und das Volk verleiten, Bilder und Statuen anzubeten. Ihr habt es aus Eifer getan. Aber glaubst du nicht, es gibt eine Macht, die von Gott das Schwert gerade zu diesem Zweck erhalten hat? Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut? Paulus behauptet, die Obrigkeit sei genau zu diesem Zweck eingesetzt. Aber wenn wir es nicht getan hätten, hätte niemand diese Bande götzendienerischer Wucherer bestraft. Genau dies. Der Eifer der Auserwählten musste den Mächtigen das Schwert entreißen, um das zu tun, wovor diese zurückschreckten. Das Volk und den christlichen Glauben verteidigen. Und lehrt uns dies vielleicht nicht, dass die Herrscher, wenn sie der Ruchlosigkeit mehr Raum gewähren, ihre Aufgabe verraten und Komplizen des Bösen werden? Dann müssen sie, wie die Bösen, nach den Worten des Apostels erschlagen werden. Magister, das? Ist es das, was ihr vor den Herzögen von Sachsen predigen wollt? Danke, dass du mir geholfen hast, jeden Zweifel zu zerstreuen. Und jetzt will ich wohl deinem Rat folgen und mich ein wenig hinlegen. Bitte ruf mich beim nächsten Glockenschlag. An den allerteuersten Magister Thomas Münzer. Pfarrer und Prediger in der Stadt Altstädt. Allerteuerster Meister. Der Geist Gottes, der Wissen und Mut spendet, sei in diesen Stunden der Qual bei euch. Ich hatte schon Gelegenheit, euch darzustellen, wie meine Ohren euch, wegen ihrer Nähe zu gewissen Türen, hinter denen Intrigen gesponnen werden, hilfreich sein könnten. Und nun? Weiß ich nicht, was stärker in mir ist. Die Freude, euch endlich nützlich sein zu können, viele Monate nach meinem ersten Brief, Oder die Bangigkeit und Empörung über die Ränke, die gegen euch geschmiedet werden. Dem Kurfürsten, der bisher eine abwartende Haltung eingenommen hatte, hat euer Bund der Auserwählten ganz und gar nicht gefallen. Vor allen Dingen beunruhigt ihn der Umstand, dass ihr womöglich über eine Druckerwerkstatt verfügt und eure Worte gar die Brennpunkte des Aufruhrs, die nach und nach in seinem ganzen Herrschaftsbereich und darüber hinaus in Flammen erreichen. Er hat nicht die Absicht, euch direkt anzugreifen. Er will euch jedoch aus Altstädt entfernen, von eurer Werkstatt und aus seinem Sachsen. Ich sage es noch einmal. Verlasst Altstädt nicht. Dort fürchten sie euch wegen eurer Predigten und eurer Druckerpresse. Sie fürchten die Reaktion des Volks auf irgendein gewaltsames Vorgehen gegen euch. Sie werden es nicht wagen, euch anzutasten. Reist nicht nach Weimar. Möge Gott der Herr euch erleuchten und behüten. Kohelet. Am 27. Juli des Jahres 1524. Dieses Schreiben wurde dem Magister mit Sicherheit zu spät übergeben, nach seiner Rückkehr aus Weimar, als die Partie längst entschieden war. Gewiss ist, dass dieser Brief im Voraus enthüllte, was geschehen würde. Wer diese Zeilen schrieb, hielt sich tatsächlich in unmittelbarer Nähe der Fürstengemächer auf. Es war die Geistesklarheit Ottilies, die uns in jenen Tagen rettete. Wir wären endgültig verloren gewesen, doch diese Frau half uns erneut auf und führte uns aus dem schwarzen Sumpf einer maßlosen Verzweiflung. Ottilie, dieses Mal wirst du nicht da sein, um mich von hier wegzubringen. Ich weiß nicht, wie dein Ende gewesen ist. Den Landsknechten oder den Raben zum Opfer gefallen. Das Herz, es ist kalt. Und es drängt mich beinahe zu hoffen, dass du nicht überlebt hast. Altstädt, 6. August 1524. Die Bestien, welche diese Stadt regieren, sollen nicht weiter über uns herfallen. Lasst uns fortgehen. Hat Thomas mit dir je über Mühlhausen gesprochen? Die Reichsstadt? Genau. Heute ist die Macht in Händen von gewählten Vertretern der Stadtbevölkerung. Wir täten besser daran, Verbündete auf den Höfen und Feldern zu suchen. Dies ist das arme Volk dieser Erde. Gewiss. Doch wenn man erst eine Stadt in der Hand hat, ist es nicht allzu schwierig, sich an die Landbevölkerung zu wenden. Wenn man dagegen von außen kommt, hat man die Mauern und die Kanonen gegen sich. Während die Kanonen schon auf deiner Seite sind, wenn du in der Stadt weilst. Ja. Und gegen die Fürsten braucht man mehr als Kanonen. Der Magister hat mir gesagt, dass auch in Mühlhausen einer der Köpfe des Aufstands eigenartige Beziehungen zu Herzog Johann unterhält. Du sprichst von Heinrich Pfeiffer, nehme ich an. Ja, sie haben uns von seinen Beziehungen zum Herzog erzählt. Es heißt, Herzog Johann von Sachsen habe es auf die Stadt abgesehen und verfolge das dort herrschende Durcheinander mit großem Wohlgefallen. Er braucht genau das, um sich als Bewahrer des Friedens darzustellen und die Herrschaft zu übernehmen. Und deshalb denkst du, wir sollten eingreifen, die Unordnung für unsere Sache nutzen und es so anstellen, dass dieser Pfeifer mit uns zusammenarbeitet? Wir verlassen die Stadt bei Nacht. Der erste Artikel. Zum ersten ist unsere demütige Bitte, dass wir nun Gewalt und Macht haben wollen, dass eine ganze Gemeinde ihren Pfarrer selbst erwählen und prüfen soll. Eltersdorf, Januar 1526. Heute, hier in meinem Versteck, scheint Mühlhausen mir eine geträumte Stadt. Heinrich Pfeiffer, dieser Prediger, der nicht leicht einzuschätzen war. Seine Predigten hatten den Anstoß zur Plünderung der Kirchengüter und zum Bildersturm gegeben. Es war nicht schwer zu verstehen, dass er und der Magister zusammen große Dinge tun könnten. Das erste Mal scheiterten wir in Mühlhausen, mussten die Stadt wieder verlassen. Außerhalb der Mauern Mühlhausens verstanden wir, dass wir den schlimmsten Fehler begangen hatten. Einen, der sich nicht wiederholen durfte. Ein Fehler, den Ottilie klar erkannt hatte. Du hattest recht. Ohne die Bauern können wir nichts ausrichten. Der dritte Artikel. Wir haben keinen Zweifel, ihr werdet uns aus der Leibeigenschaft als wahre und rechte Christen gerne entlassen. Aber wir fanden Mitstreiter für unsere Sache. Johannes Denk. Man muss ihn zum Freund haben, um zu vermeiden, dass ein freier Geist sich gegen einen kehrt. Aber die Bauern sind nicht alles. Da sind auch noch die Städte. Ihr habt Mühlhausen gesehen. In Antwerpen gibt es einen Bruder. Einen von vielen für derb und unwissend gehaltenen Dachdecker, der predigt und zum Aufstand der freien Geister gegen die Gottlosen ermuntert. Du solltest sehen, wer seine Anhänger sind. Reeder, Pelz- und Edelsteinhändler mit ihren vornehmen Familien. Zusammen mit Bierbrauern, Zimmerleuten und Vagabunden. Kurz und gut, dort gibt es Geld. Und Geld hilft, eine Sache zu befördern. Hans Huth, Buchhändler und Drucker aus Bibra. Wenn es uns gelingt, uns der Werkstätten zu bemächtigen, um unsere Schriften zu drucken, brauchen wir kein Geld mehr. Kann man denn auch enger drucken? So, dass ein breiterer Rand übrig bleibt? Ja, aber warum? Genügt dir das viele vergeudete Papier noch nicht? Vielleicht ist es nur eine dumme Idee, doch ich dachte, man könnte außer der Schrift des Magisters bei jedem Druck lose Blätter bekommen, auf die man in wenigen wirkungsvollen Zeilen unsere Botschaft druckt, sodass man sie leicht mit sich nehmen und unterwegs auf dem Land verteilen kann. Wir könnten sie durch die überall verstreut lebenden Brüder in Umlauf bringen. Wir könnten alle erreichen. Ich weiß nicht, das ist nur so eine Idee. Pfeifer, was sagst du? Wir könnten Hunderte drucken. Tausende. Du bist erwachsen geworden, mein Junge. Du musst nur noch lernen, deine Ideen entschiedener vorzubringen. Wir beschlossen, sie Flugblätter zu nennen. Eben weil es sich um kleine Einzelblätter handelte, die leicht von Hand zu Hand weitergegeben werden konnten. Geeignet für das arme Volk in einer einfachen Sprache, die viele auf Anhieb oder wenn sie es sich von jemandem vorlesen ließen, verstehen würden. Dies ist die Saat. Das Land wird euer Feld sein. Thomas, wir werden mit den Bauern auf Mühlhausen marschieren. Dort gibt es noch viele Menschen, die das Joch der Tyrannen und der falschen Propheten abwerfen wollen. Der 7. Artikel. Wenn aber dem Herrn Dienst vonnöten wäre, soll ihm der Bauer willig und gehorsam sein. Doch zur Stunde und Zeit, zu der es dem Bauern zu keinem Nachteil gereicht, und ihm um einen angemessenen Lohn Dienst tun. Mühlhausen, 15. Februar 1525. Die Saat ging tatsächlich auf. Und nachdem sich die Einwohner Mühlhausens erhoben hatten, folgte unsere Ernte. Die triumphale Rückkehr in die Stadt. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitet sich in Windeseile von Mund zu Mund. Es bildet sich ein Spalier von Menschen, die den Mann willkommen heißen wollen, der die Fürsten herausgefordert hat. Alles Leute aus dem Volk und Bauern der umliegenden Gebiete. Zwei Arme wie aus Stahl umfassen mich von hinten und heben mich hoch. Elias! Mein Freund! Jetzt, da er hier ist und nach dem Aufstand der Bauern, machen die vom Rat sich in die Hosen. Du wirst sehen. Thomas, du musst jetzt sprechen. Sie wollen dein Wort hören. Ich, Thomas Münzer, grüße in euch in dieser hier versammelten Menge das ruhmreiche, endlich erwachte Mühlhausen. Diejenigen, die uns Ungewissheit, Hunger, Steuern, Frondienst beschert haben, sie alle, meine Brüder, heulen heute vor Wut, weil das Volk von Mühlhausen sich erhoben hat. Ihr seid heute zu Tausenden hier und sie können euch nicht mehr peitschen lassen, denn jetzt habt ihr die Peitsche in der Hand. Sie können euch nicht mehr einkerkern, denn ihr habt die Gefängnisse eingenommen und die Türen aufgestoßen. Sie können euch nicht mehr töten und sie können auch dem Herrgott die Hingabe seines Volkes nicht mehr rauben, denn sein Volk ist aufgestanden und wendet den Blick seinem Reich zu. Ich grüße in euch das freie Mühlhausen, die Stadt, auf die Gott seinen Blick und seinen Segen gelegt hat, die Stadt des Sieges der Niedrigen über die Gottlosen dieser Erde. Die Hoffnung der Welt geht von hier aus, Brüder. Sie geht von euch aus. Von jenem Augenblick an war die Stadt unser. Beschluss. Zum 12. ist unser Beschluss und endgültige Meinung Wenn einer oder mehrere Artikel, die hier aufgestellt sind, dem Worte Gottes nicht gemäß wären, so wollen wir davon abstehen. Eltersdorf, Ende Januar 1527. Heute Nacht habe ich von Elias geträumt. Der Geist des Elias hat mich bis heute nicht verlassen. Diese immense Kraft, diese Stimme, er ist immer noch bei mir. Das Fest dauerte eine ganze Nacht. Wir tanzten und sangen in jener Mitte der Welt, an dem Ort der Träume, der in jenem Frühjahr das freie und glorreiche Mühlhausen war. Zusammen mit Elias wurde mir die Aufgabe anvertraut, die städtische Bürgerwehr aufzustellen. Im Falle eines Angriffs sollten die Fürsten uns nicht unvorbereitet finden. Großartiges Fest. Das Schönste, das ich je erlebt habe. Ja. Was gibt es, Bruder? Ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob wir in einem richtigen Kampf bestehen können. Du bildest sie aus. Und außerdem werden wir es wohl bald wissen. Genau das ist es. Hast du nie die Soldaten der Fürsten gesehen? Die Leute, denen die Herren die Verteidigung ihrer Schätze anvertrauen. Warum du denn? Wo glaubst du, habe ich zu kämpfen gelernt? Ja, ich bin Landsknecht gewesen. Ich habe schmutzige Dinge getan und... Ich hoffe, dass der Herrgott sich seiner unendlichen Güte erbarmt. Doch jetzt denke ich an Sie, diese Unglücklichen, die wir in die Schlacht gegen eine echte Armee schicken. Der Herr wird uns beistehen. Er war bisher mit uns, er wird uns nicht verlassen. Elias, du wirst sehen. Darum bete ich jeden Tag, mein Junge. Jeden Tag. Und dann dieser Brief. An Herrn Thomas Münzer. Meister aller Gerechten im wahren Glauben, hochberühmter Prediger an der Marienkirche zu Mühlhausen. Meister, die Nachrichten, die mich über euch und eure Schar der Gerechten erreichen, verleihen mir nunmehr Gewissheit, dass Gott seine Hand über euch hält. Nach den vielen Schwierigkeiten und der schändlichen Demütigung von Weimar, vor der euch nicht rechtzeitig gewarnt zu haben, ich bedauere. Es ist keine Zeit zu verlieren. Die Fürsten sind verwirrt, da die vom Aufstand betroffenen Gegenden zu ausgedehnt sind und das Feuer des Glaubens jeden Tag aufs Neue die Herzen der Menschen überall in Deutschland entflammt. Obwohl unablässig neue Landsknechte angeworben werden, treffen sie auf zu zahlreiche Hindernisse, um auf der Stelle eingreifen zu können. Von allen ist der junge Philipp, Landgraf von Hessen, der eifrigste, doch seine Truppen sind nicht geschlossen. Sie bewegen sich langsam und stoßen immer wieder auf Schwierigkeiten wegen der ständigen Hinterhalte und Angriffe von Seiten der Bauern in allen Teilen des Landes. Dr. Luther ist in der Gegend von Mansfeld gewesen, um den Zorn der Bauern zu beschwichtigen, doch er zeigte sich nicht in der Lage, dem Aufruhr Einhalt zu gebieten und hat nur Steinwürfe und Beschimpfungen geerntet. Der deutsche Herkules ist am Ende. Es ist Zeit, Meister, lass die Fürsten zu Atem kommen und sie werden unser Land verwüsten, selbst wenn sie die Jahresernte vernichten, bis die letzte Ähre zu Asche geworden ist und der Kopf des letzten Bauern gefallen. Ruft also die Auserwählten zur Ernte, damit sie sich nicht zerstreuen. Im Süden von Mühlhausen hat der Gott der Heere schon viele Schlachten gewonnen, während im Nordosten die Situation unsicherer ist. Wenn ihr euch geschlossen in jene Richtung bewegt, werden die Fürsten nicht überlegen können. Sie werden versuchen müssen, euch um jeden Preis Einhalt zu gebieten. Und der Herr wird, dank eurer Schwerter, ein für allemal Gerechtigkeit walten lassen. Fürchtet nicht den offenen Streit. Eben darin wird der Herr der Auserwählten zeigen, dass er an eurer Seite ist. Zögert nicht. Der Allmächtige will dank euch triumphieren. Bleibt also standhaft. Der Herr erleuchte euch. Gottes Reich auf Erden ist nah. Kohelet. Am ersten Tag im Mai 1525. 1. Mai. Die Truppen Philipps von Hessen standen in Wahrheit schon vor den Toren Fuldas, gut gerüstet und bereit, die Stadt zu stürmen. Sie bewegten sich schnell. Das Heer des Feindes hatte keinerlei Schwierigkeiten. Kohelet. Das dritte Schreiben eines Informanten. der viele Einzelheiten kannte, die nur wenigen vorbehalten waren. Wichtige Schreiben, die das Vertrauen des Magisters gewonnen hatten. Ich höre noch immer das entscheidende Streitgespräch, sehe noch Magister Thomas den Brief schwenken. Diesen Brief. Mühlhausen, 9. Mai 1525. Wovor haben Sie denn Angst? Hat der Herr uns nicht genug Zeichen gegeben? Wenn Sie schon die Stimme des Herrn nicht hören wollen, können Sie doch angesichts der Tatsachen nicht länger zögern. Ein Bruder, der in nächster Nähe zum Wittenberger Klüngel lebt, hat mir vor wenigen Tagen geschrieben und bestätigt, dass die Fürsten in größter Not sind. Das Volk hasst sie. Ihre Truppen sind schwach und zerrüttet. Dies ist der rechte Augenblick, sie zu stellen, in das Herz Sachsens einzumarschieren. Sie können sich nicht erlauben, uns dorthin gelangen zu lassen. Gewähre es mir, zum Volk von Mühlhausen zu sprechen. Es wird nichts nützen. Die Leute hier haben mehr erreicht, als sie je zu hoffen gewagt haben. Die aufrührerischen Städte haben die Eigenständigkeit errungen und die 12 Artikel durchgesetzt. Sie werden ihre Errungenschaften nicht in einer Feldschlacht gegen die Fürsten aufs Spiel setzen. Immerhin haben sich die Städte den Bauernaufstand zunutze gemacht, um den Herrn die Rathäuser zu entreißen. Jetzt müssen sie an die Seite der erleuchteten Streitmächte eilen, um ein für allemal die schändliche Tyrannei der Fürsten hinwegzufegen. Das wird nicht geschehen. Wir bräuchten mindestens 1000 Mann und 10 Kanonen. Was für Kanonen? Das Schwert Gideons wird die Heere niedermähen. Wenigstens dir muss es gelingen, ihn zur Vernunft zu bringen. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn oder nicht, glaubst du, dass es weise ist, die Bauern ihrem Schicksal zu überlassen? Wenn die Städte nicht für sie ins Feld ziehen, erscheint es in den Augen der Bauern als Verrat. Und haben sie nicht recht? Es wird das Ende des Bündnisses sein, das wir mühsam geschmiedet haben. Wenn wir geschlagen werden, Heinrich, seid ihr die Nächsten. Hast du je ein Heer angreifen sehen? Nein, doch ich habe gesehen, wie Thomas Münzer das niedere Volk allein mit der Kraft seiner Worte erhebt. Ich werde ihn jetzt nicht verlassen. Rette dich. Geh nicht! Aufstehen und an der Seite des Herrn kämpfen. Das ist die Rettung, mein Freund. Nicht zuschauen. Was sagst du, Freund Denk? Ich werde Kanonen, Waffen und Schießpulver in Eisenach beschaffen und vor Frankenhausen zu euch stoßen. So verließen wir Mühlhausen. Vielleicht mit 300 Mann und lächerlichen 3 Kanonen. Das Treffen mit den Brüdern aus Frankenhausen. Die erste draußen in der Ebene verbrachte Nacht. Nicht weit außerhalb der Mauern, in Erwartung, gegen die Truppen des Landgrafen von Hessen zu ziehen, die gekommen sind, die nächste aufrührerische Stadt niederzukämpfen. Genauso war es. Der zornige Elias wiederholt, dass wir nur 8000 sind. Er, der mit einem Blick die Größe einer Menschenmenge schätzen kann. Die Nachricht, dass Fulda seit 10 Tagen erstürmt ist. Ebenso Eisenach, Salza und Sondershausen. Abgeschnitten. Isoliert. Landgraf Philipp hat sich schnell bewegt und uns umzingelt. Von Denk gibt es keine Nachricht. Doch auch wenn er Männer und Waffen aufgetrieben hätte, würde er sich um diese Zeit schon hinter den Linien des Fürsten befinden. Zum höheren Ruhme Gottes! Zu seinem höheren Ruhm! Zum höheren Ruhme Gottes! Zu seinem höheren Ruhm! Frankenhausen, 15. Mai 1525. Vormittag. Das Zeichen. Leuchtende Farben am Himmel. Plötzlich steigt ein Regenbogen hinter den Anhöhen und den Truppen Philipps auf. Vor den verzückten Blicken des armen Volkes. Er vertreibt die Angst. Einen Augenblick lang. Der Glaube an den allmächtigen Gott schütze uns. Ein dicker Kohlestrich zieht sich längs des Hügels im Westen. Das Heer des Georg von Sachsen geht auf dem westlichen Kamm in Wartestellung. Schwarze Schatten schieben sich in die Ebene vor. Die Kanonen. Der Staub senkt sich. Der Tag reißt über dem Blutbad auf. Nur verstümmelte Körper. Erstickte Schreie. Kein Brüllen. Dann sehe ich sie. Die Truppen entfalten sich, Eisen, Piken, Standarten im Wind und das gezügelte Ungestüm der stampfenden Tiere. Im Galopp geht es den Abhang hinunter. Hufschlag, der Lärm von Rüstungen, schwarz, schwer und unerbittlich wie der Tod. Der Horizont rast auf uns zu und löscht die Ebene aus. Die aufgezäumte Bestie stürzt sich auf einen Häuflein Unglücklicher, nimmt Anlauf auf neue Beute, stößt einen Schrei grausigen Frohlockens aus. Magister! Ich entdecke ihn vor mir, kniend, reglos wie eine Statue. Die Augen leer, woanders. Magister, bei Gott, steht auf! Es ist nicht der Aufprall von Stahl, was mich umreißt. Es ist der Griff von Samson, der den Magister hochhebt, zu den Wolken und mich an einem Arm mitschleppt. Lauf! Schnell! Elias, ein alter Krieger, das Gesicht schwarz von Erde und Schweiß. Fast ein Traum. Elias, der die Kraft hat, mir die Richtung zu zeigen, mich anzuschreien, dass ich gemeinsam mit ihm den Tod davonlaufen soll. Mach mir den Weg frei, Junge! Ich brauch dich! Er nimmt Magister Thomas auf die Schulter. Nimm die Sachen! Die Säcke des Magisters. Ich presse sie fest an mich, drücke die Körper weg, renne Hals über Kopf davon, um das Inferno hinter mir zu lassen. Laufen. Bis zur Stadt. Nichts anderes. Kein Gedanke, kein Wort. Die Hoffnung dieses Mannes ist zerbrochen. Ich bahne den Weg, ihn zu retten. Beinahe blindlings und vergeblich. So war es. Brief nach Rom aus dem sächsischen Wittenberg an Gianpietro Caraffa vom 28. Mai 1525. Mein allergnädigster Gebieter, ihr habt vielleicht schon Neuigkeiten aus den deutschen Landen erhalten und wisst, dass das Heer der aufständischen Bauern besiegt worden ist. Mühlhausen, die am stärksten befestigte Aufrührerstadt, der Herd des Brandes, hat sich schon vor einigen Tagen dem Fürstenheer ergeben und der Kopf des Volksführers Heinrich Pfeiffer ist gestern auf dem Platz von Görma gefallen, zusammen mit dem von Thomas Müntzer. Die Gerüchte besagen, dass der Prediger in seinen letzten Stunden, der Folter unterworfen, ohne Klagen den Henker erwartet und nur im letzten Augenblick seines Lebens noch einmal jenes Wort gesprochen habe, durch das er beim niederen Volk berühmt geworden ist. Omnia sunt communia, heißt es, sei sein Ruf gewesen. Eben jener Wahlspruch, welcher die Raserei des Volkes in diesen Monaten angefeuert hat. Nun, da sich das Blut der gefährlichsten Männer auf das Pflaster ergossen hat, kann euer Gnaden zweifelsohne auf jene Weitsicht und Weisheit stolz sein, denen euer getreuer Beobachter seit jeher blind vertraut. Denn es war vonnöten, das Ende des Bauernaufstands zu betreiben, damit die deutschen Fürsten an der Seite Luthers nun wieder standhafte Gegner Karls sein können. Eines Kaisers, der Rom zu mächtig wird. Indem ich Münzer meine Dienste und Neuigkeiten über die Ränke in Wittenberg anbot, konnte ich sein Vertrauen gewinnen und ihm die falschen Nachrichten, die ihn zur Feldschlacht angespornt haben, unterschieben. Ein Heer aus Bettlern konnte nicht die geringste Hoffnung haben, die gut ausgerüsteten Landsknechte und die Reiterei der Fürsten zu besiegen. Der Herr hat mir Sünder die zuverlässige Führung eurer Gnaden gewähren wollen. Und er hat gewährt, dass diese Augen und diese Hand seiner Sache dienen dürfen. Dies lässt mich standhaft glauben, die künftigen Herausforderungen zu bestehen. In ungeduldiger Erwartung eines neuen Worts von euch. Ich küsse euer Gnaden die Hände und anempfehle mich weiterhin eurem Wohlwollen. Wittenberg, am 28. Mai 1525. Der getreue Beobachter eurer Gnaden. Q. Q. Hörspiel in 8 Teilen.